Fernsehen und in 1 Live. Meldet uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, liebe Leute, willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Heute aus aktuellem Anlass ausschließlich im Radio, nicht im WDR-Fernsehen. Ich freue mich, dass ihr da seid. Freie Themennacht. Also, ihr könnt gerne anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, egal über was. 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Und der erste Anrufer heißt Maximilian und der Maximilian ist 30 Jahre alt. Guten Morgen, Maximilian. Ja, grüß dich, Jürgen. Hallo. Hallo, hallo. Um was geht's? Ja, ich habe angerufen und zwar geht es um das Flugzeugunglück in Frankreich. Ja. Und ganz aktuell aus dem Anlass habe ich heute die Pressekonferenz des Staatsanwalts in Frankreich gesehen. Ja. Und war nach dieser Pressekonferenz auch so ein kleines bisschen schockiert, wie diese Pressekonferenz auch gelaufen ist. Warum? Da wurde ja zum Beispiel, es wurde ja vorgestellt oder die vermeintliche Ursache wurde ja dargelegt und im Laufe der Pressekonferenz wurde dann unter anderem auch der Klarname, also das heißt der komplette Vor- und Nachname des Co-Piloten genannt, der wahrscheinlich schuld ist an diesem tragischen Unfall. Du sagst dann, wahrscheinlich, du hast noch Zweifel? Ja, ich kann dir das ehrlich gesagt nicht sagen. Also ich bin da kein Fachmann und die werden wohl offensichtlich Vermutungen haben und sonst wäre das wahrscheinlich auch fahrlässig, wenn man da heute war so an bei, die Presse geht. Ne? Heute war bei Maybrit Illner im ZDF. Ein Luftfahrtexperte, ich weiß nicht, wer das genau war. Und der allerdings, so wie du auch, war etwas erstaunt, wenn nicht sogar ein bisschen schockiert darüber, dass man die Worte des französischen Staatsanwaltes jetzt als absolut gegebene Wahrheit schon nimmt. Richtig. Weil er sagt, es sind noch viele andere Dinge zu klären, bevor man das so als absolut wahr darstellen kann. Ja. Und an diese Darstellung hat sich ja direkt auch der Lufthansa-Chef und der German Wings-Chef auch rangehängt, was auch ein bisschen komisch war. Ganz genau. Und jetzt gibt es zwei Sachen. Also die erste Geschichte oder der erste Punkt für mich, hatte ich ein unheimliches, unheimliches Mitleid mit den Angehörigen auch des Co-Piloten. Die hatten ja wahrscheinlich auch erst kurz davor dann erfahren, was hier für Anschuldigungen im Raum stehen. Also das heißt, wir haben nicht nur einen Angehörigen verloren, sondern ich glaube, zu dieser jetzt Zeit, auch mal mit dieser Schuld auseinandersetzen. Genau. Ich glaube, zu dieser Zeit waren die Angehörigen noch in Frankreich, um zu trauern. Ja, ganz genau. Ja. Und jetzt kommt dann praktisch zu dieser Trauer einfach nochmal diese Fassungslosigkeit über den Angehörigen, der das gemacht hat. Und das finde ich eigentlich ganz schlimm und ich habe jetzt halt auch so ein bisschen, vielleicht mein Appell wäre auch, dass man auch diese Familie trauern lassen muss, auch wenn es vielleicht für ganz viele andere sehr schwer sein wird, auch vor allem für die Angehörigen der Opfer, die vielleicht auch mit Zorn und Hass reagieren, aber trotzdem auch diese Familie, auch da gibt es Freunde, die einen Angehörigen verloren haben. Mhm. Und wie du auch gesagt hast, das aus dem Bauch. Ich habe das Gefühl, dass das alles viel zu schnell war und wir hatten den ganzen Tag auch davor immer gehört, keine Spekulation. Mhm. Aber jetzt mit diesen Vermutungen geht ja auch die Spekulation los. Hat er bewusst die Tür nicht aufgemacht, hätte die Möglichkeit gehabt? Also ich weiß es nicht. Es fehlt ein Gerät noch. Ich glaube, der Datenschreiber oder wie man das nennt. Ja. Und der sagte, dieser Experte sagte, nicht aus, der Experte sagte, bevor man das nicht auch noch im Detail ausgewertet hat, kann man das nicht so definitiv ganz sagen. Ganz genau, ja. Ich bin auch kein Jurist. Wenn der heute vor die Kameras getreten wäre, hätte gesagt, vermutlich ist es tatsächlich ein Pilotenfehler oder durch menschliches Versagen verursacht und alles weitere nach abschließende Sichtung aller Fakten, dann glaube ich, wäre das heute auch in Ordnung gewesen. Weißt du, Maximilian, ich glaube, dass die Lufthansa und auch German Wings sich so sehr sofort auf diese Wahrheit gesetzt haben, weil das natürlich in gewisser Weise eine Erleichterung darstellt. Das bedeutet, ja, klar, ne, es war kein Defekt an kein der Maschine, ja. Es war keine technische Fehlleistung. Das heißt, die Fluggesellschaften an sich sind jetzt nicht direkt betroffen, denn das hätte ja in jeder anderen Fluggesellschaft mit einem Piloten auch passieren können. Ja, das ist richtig. Wenn es denn so war. Also, genau, das war es eigentlich auch schon. Dann wollen wir vielleicht zusammen alle an alle Angehörigen von Opfern denken. Ich finde das einen guten Appell, denn diese Familie ist so unfassbar gestraft. Einmal haben sie ihren Sohn verloren. Auch wenn er, nehmen wir an, es stimmt alles, dann ist er ein Mörder. Aber er bleibt er bleibt der Sohn. So, und dann haben die auch noch, und dann haben die dieses schwere Gewissen zu tragen, dass ihr Sohn so viele Menschen in den Tod gerissen hat. Furchtbar. Ja, klar. Genau. Maximilian, danke für deine Meinungsäußerung. Gerne. Ich wünsche dir noch eine schöne Nacht. Dankeschön, ich dir auch. Bis tschüss. Dann. Ciao. 0800 220 50 50 Freitemennacht, heute ausschließlich im Radio bei 1 Live. Und hier ist Yasin. Yasin ist 22. Guten Morgen, Yasin. Guten Morgen, Domian. Hallo, Yasin. Um was geht's bei dir? Und zwar geht es früher, also habe ich in einer privaten Kfz-Werkstatt gearbeitet. Mhm. Und ich habe da von der Kasse Geld geklaut. Mhm. Und zwar. Was heißt früher? Wann war das? Ja, das war 2013, wo ich noch 19 war. Wo warst du noch? Von 2012 bis 2013. Okay. Mhm. Habe ich da gearbeitet, also ein Langzeitpraktikum gemacht. Mhm. Und ich habe da jeden zweiten Tag ungefähr von 90 bis 100 Euro geklaut von der Kasse. Jeden zweiten Tag? Ja, weil die haben gar keine Buchhaltung durchgeführt und die haben da einfach Geld rausgenommen, wann die wollten. Und was war das denn für eine Kasse? Das war so eine normale Kasse halt, was die auch im Kiosk haben und so alles. Das war nicht so eine... Achso, da haben die Kunden auch ihre Rechnung bezahlt. Genau, und die haben das nicht geschrieben, was die da bekommen haben. Weil wenn die auch was bestellt haben, haben die einfach auch Geld rausgeholt von der Kasse, die Arbeiter. Aber, also das war, aber am Abend macht man doch Kasse und da sieht man dass irgendwas fehlt. Das machen die nicht, das machen die nicht. Das ist so eine private Werkstatt und das waren auch... so eine türkische Werkstatt, so eine ausländische, und die haben sowas nicht gemacht. Aha. Und die Werkstatt lief auch gut. Also die haben ungefähr jeden Tag so 600 bis 700 Euro Kasse gemacht. Ungefähr. Und da habe ich von diesen Batzen einfach so 250er rausgenommen, ungefähr so. Über welchen Zeitraum, während der ganzen Zeit, während du da gearbeitet hast? Nee, ich habe da ungefähr ein Jahr lang gearbeitet und ich habe da ungefähr 6 Monate lang geklaut. Und zwar habe ich angefangen erst so nach einem Monat, wo ich das gecheckt habe, dass die so gar keine Buchhaltung und sowas, dass die das gar nicht aufschreiben und alles. Kommt hier eine Riesensumme zusammen. Hast du mal ausgerechnet, wie viel du geklaut hast? Ja, ungefähr 8.000 Euro war das. Das hat keiner gemerkt? Das hat keiner gemerkt, außer ein Praktikant, der hat mich mal gesehen, wo ich das Geld geklaut habe. Und dann bin ich direkt zum Chef gelaufen und habe gesagt, der hat das Geld geklaut. Boah, bist du fies. Ja, ich hatte Angst, dass ich meinen Job verliere, also dass ich von der Schule fliege und alles, dass ich eine Anzeige kriege. Und der war halt nur 3 Wochen da und der wurde auch direkt beschuldigt und wurde rausgeschmissen, ist von der Schule rausgeschmissen worden. Der schreibt mir immer SMS und alles von Facebook, also Drohnachrichten, dass der mich schlagen will und alles. Ja, ich meine, das ist eine extrem üble Aktion, die du da zu verantworten hast. So, das ist jetzt 2013 gewesen, nun haben wir 2015. Genau. Ist das bis heute nicht aufgeflogen? Nein, das ist bis heute nicht aufgeflogen. Ich gehe da immer noch mein Auto reparieren lassen und... Was denkst du denn dazu, was du da gemacht hast? Ja, ich habe das auf jeden Fall bereut. Ich werde das gar nicht machen. Also ich war damals noch so jung und wollte mir auch so ein iPhone erlauben und alles. Und so ein PlayStation und sowas. Das heißt, das Geld ist weg? Das Geld ist komplett weg. Und ich habe damals auch mit diesem Geld meinen Führerschein gemacht. Ich bin in der Tat etwas fassungslos, Yasin, was du da gemacht hast. Ich habe auf jeden Fall... daraus gelernt, dass ich nicht mehr klaue. Und das will ich hoffen, aber damit ist die Sache noch nicht bereinigt. Aber was ich immer mache, jeden Freitag bringe ich da eine Kasten Fels ins Bier mit, weil die immer Fels trinken. Ja, okay, damit ist es auch nicht gut gemacht, nein. Aber trotzdem mache ich das. Also, und so kommst du nicht davon, finde ich. Ja, auf jeden Fall ist das immer so passiert, dass die immer um 12 Uhr im Büro gegessen haben. Dann hatte ich immer von 12 bis 12.30 Uhr so ungefähr Zeit, in die Kasse zu gehen. Mhm. Ja, das war so. So, und wie soll es jetzt weitergehen? Also ich habe auch nicht mehr weiter geklaut nach der Aktion, wo der Praktikant mich erwischt hat. Ja. Da hatte ich auch nur noch Angst, dass ich wieder erwischt werde. Und das, ab dem an haben die auch aufgeschrieben, was die auch kassiert haben und alles. Mhm. Und was ich noch sagen... Nee, meine Frage war, wie soll es weitergehen? Also jetzt arbeite ich selber in einer Firma und... Ja, ja, das ist nicht die Frage. Die Frage, wie soll es weitergehen mit dieser Tat, die du zu verantworten hast? Willst du es so dabei belassen? Also ich will das so lassen. Ich möchte nicht eingehen und sagen, dass ich da Geld geklaut habe, weil ich dann selber weiß, dass ich eine Anzeige kriegen würde. Und ich will das irgendwie gut machen, aber ich weiß nicht wie. Mhm. Ganz ehrlich. Ja, man kann, manchmal gibt es Sachen, die sind einfach unbequem. Ja, ich frage mich auch, warum ich das gemacht habe. Also ich habe nie von meinen Eltern sowas geschenkt bekommen wie ein Handy, oder ich musste mir alles selber erlauben. Indem ich mir das geklaut habe, das Geld, und so habe ich halt meine Sachen gekauft. Weißt du, das ist ja, ich verstehe, das ist ja nur kein kleines Vergehen. Das ist ja schon eine heftige Sache, über so einen langen Zeitraum so viel Geld zu stehlen. Ja. Das ist jetzt keine Kleinigkeit. Das sind nicht mal 20 Euro aus der Kaffeekasse genommen. Sondern ja, von der Kaffeekasse, da habe ich auch Geld rausgenommen. Das war so ein Schwein, so ein großes Schwein aus Porzellan, und da haben die immer so Kleingeld reingeworfen, mal 5, mal 10 Euro. Da habe ich die ganzen Scheine rausgeholt, und irgendwann ist das aufgefallen, dass da, weil die das irgendwie jeden Monat rausholen, da haben die gedacht, die haben das Geld schon rausgeholt. Und da waren auch schon ungefähr 200 bis 250 Euro drin. Mhm. Wer weiß das eigentlich? Das weiß keiner, aber mir ist auch aufgefallen, dass ein anderer Arbeiter auch da geklaut hat. Wie ist dir das aufgefallen? Und zwar hat er auch Geld bekommen, damit er Teile kaufen kann vom Autoteilehändler. Also. Ja. Und der hat nie das Rückgeld wieder in die Kasse reingetan, obwohl er gesagt hat, ich habe das reingetan. Irgendwann habe ich das so kontrolliert, ob er das wirklich reintut. Ja, da habe ich gesehen, der tut kein Geld rein wieder in die Kasse. Und hast du ihn angesprochen? Nein, dafür habe ich den nicht angesprochen. Und seitdem an ist mir dann auch aufgefallen, ja, wenn er das macht, dann könnte ich das eigentlich auch machen. Zu der Zeit hattest du das noch nicht gemacht? Nein, ich hatte ja gesagt, so nach einem Monat war das ungefähr, wo ich angefangen habe zu klauen. Wo ich angefangen habe, einen Monat später. Okay. So, was machen wir jetzt? Du hast richtig Scheiße gebaut? Ich habe richtig extreme Scheiße gebaut. Du hast ein schlechtes Gewissen? Ich habe immer noch ein schlechtes Gewissen, dass der irgendwie dahin geht und das alles sagt. Und wer geht hin und sagt alles? Der alte Praktikant, ich weiß nicht, ob der schon, der hat bestimmt gesagt, dass ich das war, aber... Das verstehe ich jetzt nicht. Der alte Praktikant weiß doch nicht, dass doch, der hat mich ja gesehen beim Klauen. Danach habe ich die Schuld direkt auf den geschoben. Ach so. Und der hat gesagt, das stimmt nicht. Der hat geklaut, dann habe ich gesagt, wieso soll ich hier klauen, wenn ich dich erwische? Mhm. So habe ich das... Und die Chefs haben mir mehr geglaubt als den Praktikant, der nur 3 Wochen da gearbeitet hat. Mhm. Yassin, ich finde, dass man da... nur sauber rauskommt, indem man mit offenen Karten spielt. Ich finde, du müsstest oder du musst zu dem Chef dieser Firma gehen und dem das beichten. Ja, das habe ich auch überlegt, aber ich habe Angst halt, dass der... Ja, das kann natürlich passieren. Es kann sein, dass er sagt, okay, du bist ehrlich, du zahlst mir das in Raten zurück. Ja, das wollte ich auch so machen. Das kann ich überlegt. Es kann auch sein, dass er Anzeige erstattet. Ich finde, wenn man einmal so Scheiße gebaut hat, muss man die auch rausbaden. Das wäre dann auch meine erste Anzeige gewesen, wenn das so passieren würde. Ja, finde ich. Ich glaube nicht, dass ich so viel Strafe bekommen hätte, aber wenn ich das zugebe und dahin gehe und dass ich sage, dass ich das in Raten bezahlen möchte, ja, ich glaube, dann wird er mich auch nicht anzeigen, weil der kennt mich so gut. So, dann wäre das doch eine Möglichkeit. Ja, das habe ich mir schon immer überlegt, und ich weiß nicht, ich glaube, ich muss das erstmal mit meinem Vater reden und denen erstmal alles erklären. Und dass ich dann mit denen dahin zusammengehe. Das kannst du machen. Ich finde aber, dass du es machen solltest. Ich glaube nicht, dass sie eine Anzeige machen würden, aber ich glaube schon, dass die dafür mich schlagen würden. Weil Ausländer sind so. Ja, das kann ich nicht beurteilen. Aber die Sache muss bereinigt werden. Auch die muss bereinigt werden in deinem Leben, finde ich. Und deshalb musst du was tun, was auch mit einem Risiko verbunden ist. Ja, das möchte ich auf jeden Fall machen. Also mein Rat ganz, ganz, ganz eindeutig an dich ist, Yassin, geh hin und beichte und dann guckst du halt weiter. Hallo? Jetzt ist die Leitung weg, aber egal, mehr wollte ich eh nicht sagen. Also wenn er noch zuhören sollte, Yasin, ich finde, das ist die sauberste Methode. Ich finde nicht gut, wenn du das einfach jetzt so weiter schleifen lässt und da einen Kasten Bier oder was auch immer hinträgst, um dein Gewissen zu beruhigen. Also, dann machen wir weiter mit Tim. Und Tim ist 21. Guten Morgen, Tim. Hi, Domian, grüß dich. Hallo, Tim. Um was geht's bei dir, Tim? Ja, warum rufe ich an? Ich rufe noch zum Thema gestern an, Thema Geld. Ja. Ja, dazu will ich sagen, ich bin Student und führe ein Doppelleben. In dem Sinne, dass ich in der Woche bei meinen Kommilitonen am Universität, am Campus ganz normal lebe, in einer Studentenwohnung. Was studierst du? Am Wochenende, ich studiere Lehramt. Ja, was Lehramt? Bitte? Was genau? Deutsch und Englisch. Und genau. Und am Wochenende bin ich halt zu Hause und gehe dann halt gerne in den Clubs feiern und lasse da gerne mal die Korken knallen. Ja. Und da wird's halt auch gerne mal was teurer, ne? Ja. Und wo ist jetzt das Doppelleben? Du kannst ja Student sein auf Lehramt und kannst die Korken knallen lassen. Genau, also in der Woche, also ich führe in dem Sinne ein Doppelleben, dass ich zwei getrennte Freundeskreise habe, komplett. Ja. Ich habe zwei Handys, ich habe zwei Facebook-Accounts, die wissen gegenseitig auch gar nichts. Die Studenten, wo ich studiere, die wissen auch von meinem Besitz gar nichts. Ach so, du bist ein wohlhabender junger Mann. Genau, also und die Studenten denken, du bist halt ein normaler Student mit wenig Kohle. Ganz genau. Ach so, das verstehe ich. Also mein Vater hat mir vor 5 Jahren, wo er mit 49 starb am Herzinfarkt, hat er mir einen 7-stelligen Betrag hinterlassen. Also beziehungsweise er war halt selbstständig mit einem Premium-Autohaus und einen 7-stelligen Betrag, das heißt einen Millionenbetrag. Genau. Also er hat es mir gar nicht hinterlassen. Es hat natürlich erstmal alles meine Mutter bekommen. Ja. Ja gut, sie hat dann natürlich alles abgestoßen, beziehungsweise die Firma wurde halt aufgekauft. Die Häuser wurden komplett verkauft, die Ferienhäuser. Ja gut, dann kam halt ein knapp 8-stelliger Betrag bei raus, bei meiner Mutter. Und ich habe noch zwei Geschwister, einen Bruder und eine Schwester. Mhm. Und dann haben wir halt jeder den gleichen Betrag bekommen, quasi als Starthilfe. Wie hoch ist denn der Betrag, wenn ich fragen darf, den du bekommen hast, so ungefähr? Ja klar, also 11 Millionen Euro. 11 Millionen. Das ist natürlich ein Hammer. Genau. Das heißt, in deiner privaten Welt, da wissen die Leute, dass du aus wohlhabenden Verhältnissen kommst. Genau, also am Wochenende, wenn ich dann halt zu Hause bin, da wissen die Leute halt, dass ich viel Geld habe, wenn ich halt auch am Wochenende natürlich feiern gehe in den entsprechenden Clubs und da in den VIP-Bereich bin, dann lernt man natürlich auch die entsprechenden Leute dann wieder kennen. Ne? Ja, ja, klar. Und ja, ja. So baut schon halt wieder ein komplett anderer Freundeskreis auf. Wie weit entfernt ist denn deine Heimat und der Studienort? Gar nicht mal so weit. Aber besteht nicht die Gefahr, dass da irgendwas durchsickert? Ja, momentan noch nicht. Das Problem ist momentan eher, dass ich, man kann sich halt auch nicht binden, ist das Problem an der ganzen Geschichte. Das stimmt. Du musst ja dann, warum überhaupt spielst du Theater in der Uni? Du musst ja nicht prahlen mit deinem Geld und allen erzählen, dass du so wahnsinnig viel Geld hast, aber du kannst doch so dich geben, dass die Leute denken, naja, er hat schon, kommt aus reichem Hause, wie viele andere Studenten auch. Ja, das schon. Ich habe damals mit 17 habe ich ein Erlebnis gemacht. Mein damaliger bester Freund, der wusste auch nichts, also er wusste quasi genau das, dass ich aus einem guten Elternhaus komme, aber er wusste halt auch nicht, wie viel es ist. Und dann habe ich mich halt ihm offenbart, die Summe ihm genannt. Und wenn es dann halt zum Beispiel, ich sage jetzt mal ein Beispiel, ins Kino geht und bezahlt da seine 6 Euro, gerne übernehme ich das, gerne, wirklich gerne. Aber wenn man dann halt, wenn es dann zur Rechnung geht, man wird angeguckt, so in dem Sinne, hol mal dein Geld raus, bezahl doch jetzt mal die 6 Euro, ist doch für dich nichts. Dann ist das so eine Sache, was ich irgendwie nicht schön finde. Und damals, wo ich mich quasi für die WG-Wohnung beworben habe am Campus, Ja, da kam es halt natürlich auch erstmal gar nicht zur Sprache, ne? Mhm. Klar, ich kann die Monatsmiete locker bezahlen, ja, habe ich Ihnen noch klar deutlich gesagt. Ja. Aber ja gut, man kam halt gar nicht auf das Thema so, ne? Mhm. Und dann, sagen wir, verrinnt die Zeit weiter und weiter. Und irgendwann ist man halt jetzt so auf dem Standpunkt, wenn man das denen halt jetzt sagt, habe ich halt auch persönlich Angst, dass die halt dann auch, sag mal, enttäuscht sind, ne? Ja, Tim, aber die Frage ist ja, hast du da bei deinen Studentenfreunden nur nichts weiter gesagt oder hast du die belogen, dass du recht arm sogar bist? Nee, das habe ich nicht gemacht. Ja, dann ist es doch nicht schlimm. Dann kam da noch nie so die Frage, was machen deine Eltern vom Beruf? Das fragt man ja, doch, wenn man mit jemandem wohnt oder befreundet ist. Was machen denn deine Eltern? Ja gut, mein Vater ist ja verstorben. Na gut, meine Mutter. Gut, dann musst du sagen, meine Mutter ist, wir hatten ein Auto. Ja gut, in dem Moment, wo du sagst, mein Vater ist verstorben, wir hatten ein paar Autohäuser, dann weiß man schon, naja gut, so ganz arm sind die nicht und die Sache ist doch schon mal so ein bisschen eingetötet. Das ist doch nicht schlimm. Ja gut, aber dann steht natürlich auch wieder die Gefahr, ja wie viele Autohäuser, wie viel hast du denn damals bekommen und so weiter und so fort. Nein, das werden die doch nicht sofort, das ist doch indiskret. Man fragt doch nicht, wenn der Vater verstorben ist, wie viel Geld hat dir der Vater vererbt. Das fragt man doch erst, wenn man sehr eng mit jemandem befreundet ist, nicht wenn man so lose studentische für Bekanntschaften hat. Ja gut, damals hättest du vielleicht recht gehabt, aber wenn ich Ihnen das halt jetzt erzählen würde, also ich kenne die ja jetzt mittlerweile. Ja, haben die noch nie gefragt, woher du kommst, du aus welchem Haus? Ja, also sie kennen ja meine Mutter sogar. Ja. Also sie waren jetzt noch nicht bei mir zu Hause, aber meine Mutter hat mich auch schon besucht und also so diskret jetzt. Also meine Mutter ist auch keine, die jetzt dann, sag jetzt mal, mit einer 2000-Euro-Handtasche rumläuft und mit einem Porsche quasi zum Campus fährt. Ja, aber nochmal, haben halt die nicht gefragt, was macht deine Mutter vom Beruf oder was hat dein Vater gemacht? Nee, eigentlich gar nicht. Also aber dann ist es doch gar nicht so schlimm. Dann, ich würde das an deiner Stelle so ganz vorsichtig mal so als Information streuen. Findest du? Ja, mein Gott. Tim, guck dich mal um in deinen studentischen Kreisen. Ich weiß nicht, in deiner WG vielleicht nicht, aber wie viele Studenten gibt es, die aus so reichen Elternhäusern kommen? Und das ist auch kein Problem. Ja gut, das stimmt schon. Es gibt auch andere, klar, aber das ist doch so extrem gemischt mittlerweile. Was heißt mittlerweile? Ja. Das war schon immer so, dass du in studentischen Kreisen eher reiche Kinder findest. Da hast du schon recht. Weiß deine Mutter, dass du das so komplett verheimlichst? Das weißt du ja, das habe ich ja gesagt. Was sagt die denn dazu? Sie hat halt gesagt, das ist mein Leben in dem Sinne. Ja, ja. Und dass sie mir halt nicht reinreden würde, was ich denen halt mit den Leuten da erzähle, ne? Ich würde auch auf keinen Fall da irgendwelche Summen nennen. Nee, auf gar keinen Fall. Auf keinen Fall, das geht ja auch überhaupt niemandem etwas an. Aber ich würde nicht mehr verheimlichen, dass mein Elternhaus ein wohlhabendes Elternhaus ist. Mhm. Und wenn das jetzt so ganz, mach's doch ganz vorsichtig, dann wird das irgendwann gar kein Thema mehr sein. Ja, ich will es hoffen. Aber das ist sehr schön, wenn ich das... Ja, das ist doch sonst so ein verlogenes Leben, das ist doch nicht gut. Ja, es ist halt wirklich so und... Stell dir mal vor, in dieser studentischen Welt baust du eine enge Beziehung zu einem Freund auf. Eine enge Freundschaft. Oder du verliebst dich in jemanden. Genau in der Position bin ich mich schon gerade. Ja, siehst du. Genau, also ich bin jetzt, ich wurde in der Universität ein echt cooles Mädchen kennengelernt. Ja. Und der kann ich mich natürlich jetzt auch nicht so voll anvertrauen. Nee, aber mach es. Die ja natürlich. Klar, ich verstehe. Ich verstehe schon, aber jetzt mach es doch allmählich. Ich meine, deine Eltern sind nicht Ölmilliardäre oder so etwas. Das sind Geschäfts... Nee, die haben es ja mit ehrlichem Geld verdient. Ne? Nee, ich meine, das ist ja auch nicht jetzt so extrem exorbitant, dass nur Privatjet geflogen wird und weiß ich was. Ihr seid halt sehr wohlhabende Leute, aber und das kann man doch so allmählich streuen. Ganz andere Frage meinerseits noch an dich. Was machst du mit so viel Geld? Domian, ehrlich gesagt, gar nicht so viel, ja. Wie gesagt, ich gehe am Wochenende gerne mal mit dem anderen Freundeskreis feiern. Da steigt die Rechnung natürlich auch gerne mal auf die paar tausend Euro an. Ja. Hast du das angelegt, das Geld, oder liegt das auf irgendwelchen Konten? Genau, ich habe es auch teils in Gold angelegt oder Immobilien in Köln. Ah ja. In der Innenstadt, weil die sind ja auch sehr begehrt. Ja. Und, ja. Also Tim, mach es allmählich und dann hast du ein ehrliches, offenes Leben und dann ist es auch keine große Belastung mehr. Alles klar, Domian, danke für deine Meinung. Ja, vor allen Dingen, wenn du jetzt da verliebt bist, dann ist das ja auch angenehmer, wenn man offen miteinander umgeht. Ja, das stimmt. Tim, alles Gute. Domian, danke dir und mach bitte weiter so. Sehr gerne. Vielen Dank. Dankeschön. Tschüss. Tschüss, Tim. Ciao. Und hier ist um 1.25 Uhr Marcel und Emma. Ja, genau. Hi, Domian, Marcel. Marcel. Genau, mit Doppel-L. Ja, ich war gerade irritiert mit dem Doppel-L. Ja. Marcel. Mein Lieber. Ja, Domian, schön, dich mal kennengelernt zu haben. Ja. Ich habe dich schon öfter mal angerufen, wegen verschiedenen Sachen. Naja. Und bei dir ist noch eine Frau namens Emma. Genau, das ist meine Großmutter, da wohne ich zurzeit und pflege sie. Ah. Seit 4 bis 5 Jahren. Du bist 30 Jahre alt und wie alt ist deine Großmutter? 81. 81. Und du pflegst deine Großmutter? Ja, also ich versuche es, ne? Also ich bin stark depressiv und habe Burnout gehabt. Ich habe vor 5 Jahren knapp meine Arbeit verloren im Volksfangwerk, kann ja ruhig sagen, in Niedersachsen. SVW. Ja, genau, bei dem großen Werk da. Was hast du da gemacht? Ich war da Kfz-Mechaniker, ja. Aber in der Fachabteilung quasi. Ja. Ja, und ne, ich habe halt viel im Kopf, ne, und ich unterhalte mich auch, Domian, ganz selten halt, außer mit meiner Großmutter, mit Menschen halt. Also, ne, also gesprächgewandt bin ich, aber ich bin halt manchmal ein bisschen langsam, weil ich einfach nur diese einseitigen Themen habe und dadurch, ja, keinen Sozialkontakt habe groß. Mit alle abgebrochen so, mit den bösen Leuten. Ich habe ja mit Drogen zu tun gehabt. Ich hatte eigentlich wegen Thema Geld angerufen, weil ich damals einen Kredit aufgenommen habe, über 60.000 Euro bei der Volkswagen Bank und einmal 11.000 Euro bei der Essen gegen BNBH Bank. Ne, gut, das waren so betrügermäßig Firma, aber naja, gut, jetzt bin ich da doll in den Schulden. Ja. Wie viele Schulden hast du insgesamt? Jetzt habe ich insgesamt, ich habe 45.000 abbezahlt, das war ungefähr um die 55. Boah. Und was hast du mit dem Geld gemacht? Ja, also ganz ehrlich, ich bin mit 11,5 Jahren zum Kiffen gekommen halt, ne? Mhm. Weil meine Eltern halt früh ein Haus gebaut haben und das hat halt damit auch Gründe, weil sie halt nie Zeit haben. Meine Großmutter hat mich großgezogen, mein Großvater quasi mir auch. Also ich habe eine eher soziale Verbindung zu meinen Großeltern als zu meinen Eltern. Mhm. Weil man, dazu muss ich auch noch sagen, gut wenig Zeit, Hausbau, ne, und bei dem VW-Werk auch arbeitstätig, haben das Haus ein halbes Jahr hochgebaut, ne, aber das Soziale, das Liebevolle ist auf der Strecke geblieben. Okay, aber nochmal die Frage ist, was hast du mit dem Geld gemacht? Genau, das habe ich dann halt, um die Drogensucht zu finanzieren, weil ich wollte nicht klauen, stehlen oder... Welche Drogen hast du denn genommen? Können. Ich habe dann halt, da ich mit 16 Motorradunfall hatte und da Valeron bekommen hatte, dieses starke Schmerzmittel, und da ich ja schon an Kiffen gewöhnt war, hat mir das natürlich gefallen als Jugendlicher, ne? Ja. Und ja, und dann halt bin ich mit 18 halt, ja, wie es so ist, Freund, ich probiere mal Heroin, ne? Ach so, aufgelegt. Also die harten Sachen. Harten Sachen, genau. Oder hast du das ganze Geld für Drogen ausgegeben? So unfassbar. Genau, über die Jahre. Über die vielen Jahre. Unfassbar. Hätte ich mir auch lieber gewünscht, wie meine Eltern das früh ein Haus bauen, das wäre mir lieber. Haben deine Eltern haben das mitbekommen mit den Drogen? Klar. Ja, also am Anfang eigentlich gar nicht so, ne? Also ich habe mit 11,5 halt gesagt, angefangen mit zu kiffen, ne? Und dann ist erstmal, eigentlich sieht man ja, wenn sein Sohn auf einmal mit glasigen Augen nach Hause kommt und so, ne? Wie haben deine Eltern auf den Drogenkonsum reagiert? Ja, also gut, sie haben mit mir geredet, ne? Aber auch halt nur so das Nötigste so, ne? Also sie haben sich, ich habe ihnen eingeredet, oh, Kiffen ist nicht schlimm, dies und das und ne, alle so eine Sachen. Na ja, gut, und darauf haben sie eigentlich... Ja gut, aber es gab ja irgendwann dann die schlimmere Variante mit Heroin und genau. So. Wie haben die da reagiert? Ja, da haben sie halt auch nicht, da waren sie natürlich nicht begeistert, da waren sie ziemlich enttäuscht, weil sie beide im Werk waren und ich dadurch im Werk auch auffällig halt geworden bin. Ich war auf Therapie, Langzeittherapie. Haben die denn noch zu dir gehalten oder haben die dich aus ihrem Leben geschmissen? Später haben sie mich aus dem Leben geschmissen. Am Anfang haben sie in dem Sinne zu mir gehalten, aber ich sag mal so, keine sinnvollen Gespräche, also keine wirkliche Hilfe. Vielleicht haben sie selber keine ja, wie soll ich sagen, keine Ideen gehabt oder mhm. oder waren selber da überfordert mit. Wie ist denn heute dein Verhältnis zu den Eltern? Also außer Telefonaten, mal ganz selten am Geburtstag, ich muss anrufen, ich werde gar nicht angerufen. Und deine Eltern kümmern sich nicht um deine Oma? Nein, gar nicht. Das ist, die sind geschieden. Also meine Oma, also die ist geschieden, wir haben halt ein Haus auf dem Dorf und sie ist da mit 65 Jahren ausgezogen, hat sich scheiden lassen von ihrem Mann. Ja. Und meine Großmutter pflegt halt ihren Vater halt nur und ja. Wer kümmert sich denn sonst noch um deine Oma? Gar keiner. Nur du allein? Nur ich. Was heißt genau pflegen und kümmern? Wie ist der Zustand deiner Oma? Ja, also meine Oma ist halt so, dass sie sich also quasi gar nicht bewegen, also fast gar nicht mehr kann. Sie ist, sie muss alle paar Meter anhalten. Sie ist zweimal schon schwer gestürzt, hat mit dem Kopf aufgeschlagen, hat zum Glück rückwärts, hat sich nur eine Platzwunde zugezogen, ne? Und ja, und der Zustand halt ist halt so, dass sie gar nicht sich bewegen mehr kann. Also wenn ich es kann halt, ne, da kommen wir ja drauf vielleicht gleich. Und was musst du denn, was machst du denn ja, für deine Oma? Also wenn ich schaffe halt, wenn ich jetzt psychisch in der Lage bin, halt waschen, sauber machen, was ich halt kann halt, ne, was halt anfällt, dann halt, um eine ältere Frau zu pflegen halt, ne. Ihr wohnt zusammen? Wir wohnen zusammen, genau. Und von was lebst du? Also ich lebe momentan von Hartz IV, ja. Ja. Die Oma heißt Emma. Emma, genau. Kann die Emma mal mit mir kurz sprechen? Geht das? Na klar, die, ich habe auf laut gestellt, weil sie hört zu schwer, aber dann. Hallo Emma. Ja, ich gebe sie dir mal. Ja, am Telefon, dann hört sie noch. Genau, gib sie mir mal. Hallo, Hallo Emma, da freue ich mich, dass wir beide uns unterhalten können. Ja. Wie ist denn das für dich, dass dein Enkel dich pflegt? Ja, das finde ich ganz gut, ja. Ja? Nee, und er kauft mir ein, er hilft mir die Treppe runter, weil ich oben wohne. Ja. Ich bin schon ein paar Mal die Treppen runtergefallen, wenn ich alleine gehe. Und was macht er sonst noch so? Wäscht er dich? Ja, der hilft mir beim Waschen, ne? Ja. Ja. Ist das nicht ein bisschen peinlich, wenn so ein junger Mann, der Enkel, dann eine alte Frau helfen muss? Nein, ich habe im Altersheim, ich hab Altenpflege gemacht, ich habe im Altersheim gearbeitet und wir haben auch junge Leute gehabt, Kriegsdienstverweigerer und. Ja, ist egal dann, da hat man. Das ist egal, Hauptsache, ich krieg geholfen, ja. Was wäre denn Emma, wenn der Marcel nicht da wäre? Ja, dann hätte ich gar keinen Mensch. Dann würde ich hier alleine stehen. Meine Tochter, als ich mich von ihrem Vater habe scheiden lassen, nach 40 Jahren, da hat meine Tochter den Kontakt abgebrochen. Mhm. Dann hätte ich gar keinen, ja. Ja, das heißt, dann müsstest du quasi in ein Altenheim gehen. Ja, und da möchte ich nicht hin, weil ich da drin gearbeitet habe. Ich möchte so gut, so lange wie es geht, zu Hause bleiben. Das kann ich gut verstehen. Ja. Hast du neben den Gebrechlichkeiten bedingt durch das Alter, hast du auch eine Erkrankung? Nein, eigentlich nicht. Eigentlich bin ich noch gesund, bloß ich habe mit dem Bluthochdruck so furchtbar zu tun, ja. Ja, ja, ja. Und mit den Beinen, das läuft nicht mehr so richtig, das geht nicht. Ja. Ja. Was macht ihr beiden denn so den ganzen lieben langen Tag? Ach, er räumt hier auf, er tut, heute hat er draußen sauber gemacht, Fernseh gucken und wir unterhalten uns, weil sich mit ihm nie einer unterhalten hat zu Hause. Ich habe ihn großgezogen, da bin ich mit, wo er 11 Jahre war, bin ich weg. Mhm. Und dann stand die Mutter Seelen alleine da, meine Tochter, die hat wenig Interesse an Kindern, ja. Das heißt, du bist auch so Mutterersatz für den Jungen? Bitte? Du bist auch so Mutterersatz für den Jungen. Sie hat eigentlich kaum, das habe ich alles gemacht. Ich habe den ganzen Tag gehabt, sie hatten mir gebracht, da war ein halbes Jahr alt. Und also Emma, dann habe ich mich drum gekümmert, ja. Ja, ja, ja. Das ist ja dann wirklich jetzt ein ganz großes Glück, dass ihr beiden da zusammenleben könnt. Ja. Wahrscheinlich sogar für euch beide. Du brauchst ihn und er. Wir haben nur zwei Zimmer und wir behelfen uns hier, ne? Ach, das sind nur zwei Zimmer? Ja, ja, das ist eine Altenwohnung, nennt man das. Ach so. Ja. Da ist er dann ein bisschen eng. Das ist ein bisschen eng, ja. Aber aber man kriegt's irgendwie hin. Naja, man kriegt's hin, wenn ja. man... ich bin ja froh, dass es überhaupt da ist. Weil, also Emma, ich muss ja sagen, ich beglückwünsche dich zu deinem Enkel. Das, ja. Sowas gibt's nicht oft, dass ein Enkel die Oma betreut und pflegt. Naja, ich habe ihm auch mit Geld, ich habe ihm auch Geld gegeben, meine Ersparnisse sind weg. Ich habe alles investiert, um den Jungen zu helfen. Und ich möchte ihm gerne da raus haben, von diesem Zeug möchte ich ihm gerne weg haben. Ich weiß, was er nehmen tut. Ja, ja, da würde ich jetzt gerne mit ihm nochmal drüber sprechen. Danke, dass wir beide haben reden können. Und dir wünsche ich von Herzen alles Gute, Emma. Und gibst du ihn mir nochmal netterweise? Ja, tschüss. Tschüss. Ja, Domian, hi. Hast du aber eine nette Oma? Ja, also wirklich, also ich habe echt wirklich einen super Bezug zu ihr. Ne, weil halt meine Mutter mich halt damals vor 4 Jahren, wo ich den Job verloren habe, im Winter rausgeschmissen hat halt. Ne. Sag mal, jetzt muss ich mal noch ein paar Mit den Drogen. Ja, genau. Welche Drogen nimmst du im Moment noch? Ja, das ist halt das folgende Problem. Also es ist halt so, ich bin, also sagen wir mal so, ich habe eher psychische Probleme, also gut, du willst wissen, welche Drogen, gut, aber ich muss vorher sagen, ich habe eher psychische Probleme als Depression, als Drogen, ist schon Hintergrund gerutscht. Ich habe mir das Heroin-Spritzen abgewöhnt, was ich schon seit 7, 8, 9, 10 Jahren fast nicht mehr mache. Ne, und jetzt nehme ich halt, wie gesagt, um dass es mir einigermaßen gut geht, aber dann lege ich nur im Bett, bin ich entzügig, nehme ich Suboxon. Das ist ein Medikament oder was? Ja, das ist ein Ersatzmittel halt, es gibt ja Methadon, Pulamidon, ja. Subotex und das ist Suboxon, das ist halt nur ein Blocker dabei, damit halt das Heroin nicht wirkt halt, ne, so, aber... Naja, gut. Aber also du, nicht so viele Worte. Das heißt, du nimmst kein Heroin im Moment? Doch, das nehme ich schon. Also wie gesagt, das Suboxon hilft mir nur, ich kriege auch nur schwarz, leider, weil ich Programme voll sind. Ich habe hier in der Nähe keinen Arzt, wo ich hin kann. Meine damalige Ärztin wurde verhaftet. Die hat Schundluder getrieben damit. Mein Lieber, erklär mir nicht so viel. Gut, Ich will wissen, du nimmst Heroin und nimmst auch dieses Medikament. Genau, genau. Wie viel Geld gibst du für Heroin im Moment aus? Ja, also das ganze Hartz IV, was mir überbleibt halt, ne? Also das heißt, das ganze Hartz IV, was dir überbleibt, was heißt das? Wie viel Geld gibst du aus im Monat? Also ungefähr um die 400 Euro. Das ist verdammt viel Geld. Das ist für mich, jetzt muss man ganz offen weiterfragen, wie viel Rente kriegt die Oma? Die Oma kriegt momentan 1.300 ungefähr, ist das schon ganz gut. Okay, dann lebt ihr beide, so Haushalt und Essen, Lebensmittel von... Ja, davon besorgt sie mich mit halt. Ne? Gibt die Oma dir auch noch Geld für Drogen? Nee, also das macht sie ganz selten, wenn es mir wirklich nur richtig schlecht geht. Da kauft sie mir aber auch nur Tabletten, kein Heroin. Du kaufst das Heroin natürlich irgendwo auf dem Schwarzmarkt. Genau. Ja, klar. Zusammen mit, was ich ja noch zu erwähnen muss, zusammen halt mit Diazepan und mit Rivotril. Also Chris, hast aber das volle Programm. Dröhnst du dir da rein? Na, ich dröhne mir, also in dem Sinne, ich mache mich nicht komplett high. Nee, aber ich verstehe schon. Das ist, Problem ist halt so, mit dem Subotex, weil ich da so wenig von habe, liege ich nur im Bett rum, kann ihr nicht helfen, nicht wenn ich das Heroin mische mit, weil ich auch Angstzustände habe und und das Rivotril und alles Angst, wenn ich das nehme, dann bin ich, sag ich mal, fit und kann sie mehr unterstützen. Und du leidest noch unter Depressionen? Ja, genau. Also auf jeden Fall, also sehr stark damals halt, die wahrscheinlich nicht behandelt wurden. Ne, und okay, bist du je in einer richtigen, umfassenden Behandlung gewesen? Ja, ich war mal in Lüneburg in einer Langzeittherapie, ne, aber wie gesagt, das hat in dem Sinne nichts gebracht. Halt, ich muss dich immer unterbrechen. Bist du im Moment in Kontakt mit einem Arzt oder einem Psychiater? Nein, gar nicht. Also ich war bei einer Psychologin halt, ne. Ich habe dann, wir haben halt ein paar hier, aber ich habe so lange Wartezeiten gehabt. Gut, dann habe ich dann Termin nach einem Jahr bekommen, bin hingegangen und sie hat gesagt, okay, Sie müssen ja wissen, was Sie machen müssen als Drogensüchtiger, ab zur Drogentherapie. So, da ist halt mein Problem halt, wo ich mich schwer lösen kann, weil meine Oma fast vor 2 Jahren gestorben wäre, weil sie einen Darmverschluss hatte. Ja, du willst nicht weg von der Oma, ich verstehe schon. Das heißt, du musst eine ambulante Therapie machen. Ich habe Angst, ja. Oder es würde halt gehen, halt, was halt meine was halt meine Wunschvorstellung wäre, halt auf Entgiftung natürlich zu gehen, da mit einem Psychiater zu reden, dann in eine Kur für Depressionen zu gehen. Okay, aber dann lässt du die Oma auch alleine. Ja, das ist es ja. Das ist dann halt eine geringere Zeit von 4 bis 6, 8 Wochen. Okay, also es muss was geschehen, da sind wir uns einig. Ich finde toll, dass du dich für deine Oma einsetzt. Du bist ein wichtiger Punkt für deine Oma. Wir beide für uns, ja. Ihr beide für euch, das stimmt auch. Aber deine Oma macht sich auch große Sorgen um dich mit all den ganzen Kram. Deswegen musst du etwas unternehmen, Marcel. Du musst etwas übernehmen. Deswegen habe ich auch angerufen. Du musst etwas unternehmen, sonst tu es für dich und tu es für deine Oma. Und welche Möglichkeiten da bestehen und dass es vielleicht zeitlich nicht zu lange ist, damit du deine Oma nicht zu lange allein lässt, das kann man ja alles in Ruhe beraten. Welche Möglichkeiten für dich in deinem speziellen Fall gut wären, das wird dir jetzt meine Psychologin erklären. Dafür ist die im Hintergrund da. Ja. Die weiß das. Aber ich sag, von meiner Seite aus sage ich zu dir, mach es, mach es, mach es. Ja klar, ich komme ja in meinem Leben nicht weiter. Ja. Ich bin ja schon 30, ich werde älter und ich kenne ja Leute, die sind schon über 50, 60 und dann ist ja der Ofen schon langsam aus. Genau. So, jetzt legst du bitte auf und die Alexandra ruft dich gleich an. Ja, Domian, ich danke dir ganz herzlich und ich würde gerne von dir gerne ein Autogramm haben. Ich bin Fan von dir schon seit auch ewigen Zeiten. Dann sagst du der Alexandra gleich deine Anschrift, okay? Ja, ich danke dir. Und schönen Gruß nochmal an deine Oma. Ja, vielen lieben Dank. Tschüss. Einen schönen Abend. Danke, ich euch auch. Tschüss. Und hier ist Omo. Stimmt das? Omo? Ja, genau. Omo, 65. Ja, richtig, grüß dich. Ist das eine Abkürzung? Ja, ein Kosename. Ja, cool. Das ist kein Kosename, das ist einfach eine Abkürzung zwischen mein Vor- und Familiennamen. Ah. So. Gut. Und ich freue mich, dich zu hören. Ich freue mich auch, dass du da bist, Omo. Um was geht's denn? Ja, hör mal, ich war ja gestern total baff. Du warst ja total begeistert wegen dieser Esther, der angerufen hat, ne, wegen Kohle, ne, die da mit Versicherung Geld gemacht hat. Genau, Heinz hieß er, glaube ich, Karl-Heinz. Ja, da warst du total begeistert, wenn du wüsstest, wie dreckig das Geld ist von den Versicherungen. Ne? Ich habe es mir selber gemacht, ne? Mhm. Da hättest du ihnen nicht mal 2 Minuten gegeben. 20 Minuten hast du mit ihm gelabert, das ist ja unglaublich. Ja, ich meine, das Thema hieß Geld und wenn wir schon jemanden haben, der so extrem reich ist, dann will man auch ein bisschen was hören. Ja. Aber du hast natürlich völlig recht. Aber nicht dreckig reich, echt, glaub mir. Man muss schon differenzieren. Ich bin auch dieser Versicherungsbranche extrem kritisch gegenüber eingestellt. Es gibt auch da anständige Menschen. Ich habe eine Versicherungsfrau an meiner Seite, für die lege ich meine Hand ins Feuer. Ja, ich bin auch anständig. So, siehst du, es gibt ja auch ordentliche. Ja. Und dann kann man auch Geld verdienen. Ich war so anständig, dass ich ja damit aufgehört habe. Warum hast du aufgehört? Ja, weil die Leute würden ja, nicht alle natürlich, ne? Es gibt ja diese Hausratversicherung und Hundeversicherung und alles mögliche und so, da sind ja korrekte Leute. Ne? Lebensversicherungen. Aber ab Lebensversicherung, PKV, also Privatkrankenversicherung, diese Altersabsicherung, ne? Alle Verträge, ne? Ja. Da sind Verbrecher. Ja, aber auch nicht alle. Nein, das kann man nicht über einen Kamm scheren. Ich sag nochmal, man muss aufpassen. Und vielleicht hast du bei 80% recht. Warum glaubst du, dass es nicht alle sind? Weil ich zum Beispiel diese eine Frau sehr gut kenne, die mich in diesen Sachen berät. Und das ist keine Verbrecherin. Ja, die kann ja die Verträge nicht ändern, die Frau. Die kann ja nichts dafür. Die kann ja nur vermitteln. Vertreten, vermitteln und makeln. Ne? Du meinst also, dass die Grundkonstruktion ist schon Betrug? Ja, natürlich. Das Warum? Wissen sie alle. Warum? Die alte Oma zum Beispiel, wenn sie 65 wird und hat einen Vertrag abgeschlossen auf 300 Euro im Monat zum Beispiel, zu ihrer Rente, bekommt sie 150 Euro. Na, wundert sich, warum sie 150 Euro bekommt. In den Verträgen stehen versteckt, so verschlüsselt, dass sie die Kohle bekommt erst, wenn sie 125 ist oder 130 Jahre ist. Verstehst du? Mhm. Zum Beispiel. Das ist, und das wissen sie alle. Mhm. Auch deine korrekte Versicherungsvertreterin, sie weiß das. Weil da sind, die würden ja auch so geschult, ne? Und als ich das rausbekommen habe. Würde ich jetzt nicht so sagen. Also ich bin, die hat mir mit Sicherheit keinen Vertrag für Jahr und Tag untergejubelt, wo ich irgendetwas bekomme, erst wenn ich 110 bin. Naja, okay, ist ja kein Problem. Sie reden über Lebensversicherung und private Krankenversicherung sowieso hat ja mit Alter nichts zu tun, aber Lebensversicherung und Altersversicherung. Altersversicherung ist sowieso eine Lebensversicherung. Mhm. Ja? Und die guckt ja die genau an, dann wirst du sehen, da wirst du dich wundern, was alles kleines Reden ist. Was wäre für dich die Alternative, wenn man so etwas nicht mehr abschließt? Keine Lebensversicherung abschließen. Keine Lebensversicherung. Das Geld bekommst, das versprochene Geld bekommst du sowieso nicht. Und Altersversicherung bekommst du auch. Im Grunde genommen, danach hat ja eine alte Frau angerufen, ne? Die, was heißt alte Frau? Ich bin ja selber alt. Ja, das ist eine ältere Dame von Anfang 70, glaube ich. Ja, genau, ja. Die ist so schlecht und so. Diese Leute, die so weit sind, dass sie kein Geld haben zum Essen, ne? Mhm. Die Verantwortung tragen diese Versicherungsmakler, die ja die Kohle machen, ich sage nur Maschmeyer und so ein Scheiß, ne? Okay, jetzt aber nochmal die konkrete Frage. Wenn man das nicht, die Frage beschäftigt ja ganz viele Menschen heutzutage. Du sagst, keine Lebensversicherung, keine Altersversicherung abschließen privat. Was soll man tun, um für das Alter vorzusorgen? Du hast mehr davon, wenn du das Geld sparst. Und ja. Dann hast du wenigstens das Geld, was du gespart hast, bekommst du. Wenn du dieses Geld, dasselbe Geld in eine Lebensversicherung oder in eine Altersversorgung gibst, bekommst du weniger, als du als du eingezahlt hast. Mhm. Gut, dann ist dein ganz klarer Tipp, einfach in den Sparstrumpf stecken oder auf dem Konto legen. Ja, im Moment, ja, hast du mehr davon. Ne? Ja, beziehungsweise, das heißt mehr davon, du hast dein Geld wenigstens. Ne? Ja, wobei im Moment ist es ja genau so ein Thema, dass die alle sagen, Sparen bringt überhaupt nichts, das schmilzt weg, das Geld auf der Bank. Ja, es ist trotzdem besser als Altersvorsorge. Du meinst, weil man da zumindest das dann hat, dann ist es halt ein bisschen weniger, aber man hat es. Ja, du hast dein Geld wenigstens, dein Geld. Wenn du das Geld in einen Vertrag investierst, bekommst du es nicht, bekommst du weniger. Ne? Die versprechen dir was, bla bla bla, und bekommst du weniger. Ne? Wie lange hast du in der Branche gearbeitet? Ich habe 3 Jahre gemacht und als ich das, also die haben mir, ich komme aus Frankreich, ne? Ich habe ja Psychologie und Jura studiert und in Deutschland bräuchte ich halt schnell ein Job und so, und dann haben mich eingearbeitet in Versicherungsdinger, und als ich das mitbekommen habe, also die Tricks, die mir zum Beispiel, es gibt ja Leute, die ja in der Schufa sind, ne, die bekommen keine Verträge, und man schreibt einfach, man vertut sich, wenn einer zum Beispiel im 2.2. geboren ist, dann macht man daraus 22.2, ne? Und dann findet man in der Schufa nicht zum Beispiel, und so, weißt du, solche Tricks, ne? Nur damit sie halt die Kohle, die Provision bekommen. Der Rest war alles egal. Ne? Warst du freier Versicherungsvertreter? Versicherungsmakler, ja. Ja. Ja, also nicht nur für eine Versicherung, sondern für mehrere. Ne? Also ich will jetzt hier nicht der große Fürsprecher sein. Ich bin da auch mehr als skeptisch. Also, Und der Typ, der so viel Kohle macht, du machst als korrekter, vertrauensvolle Versicherungsvertreter oder Makler niemals so viel Geld, weil du für einen Lebensversicherungsvertrag bekommst du um die 2000 Euro. Für einen Vertrag, ne? Arbeiten Leute dafür einen Monat. Ne? Du hat ja gestern der Anrufer sein Geld, sein Riesenvermögen nicht ausschließlich damit gemacht, sondern das war ein Mosaiksteinchen. Ja, der Grundstein aber war dafür. Der Grundstein war das, ja. Er hat damit angefangen. Also ich glaube, das ganz, ganz große Geld hat er mit den Auktionen gemacht. Er war Auktionär auch in einem Auktionshaus, habe ich es verstanden. Ja, okay, aber da hat er dann mit der Versicherung angefangen und hat ja Lunte gerochen, zu Blut geleckt und wollte mehr Kohle haben. Ne? Sag mal, höre ich so ein bisschen daraus die These, dass letztendlich man nur über den schmutzigen Weg zu so viel Reichtum kommt? Ehrlich gesagt, ja. Also du meinst, ein wirklich grundanständiger Mensch kann nie im Leben so viel Geld verdienen? Ja, guck dich in unserer Gesellschaft an. Wie viele Menschen kennst du, die Millionäre sind und sie haben korrekt gearbeitet? guck mal, die alten Menschen heute, die in den Müll rumsuchen und so, da kriegst du die Tränen in den Augen, ne? Das ist, unsere Gesellschaft ist leider auch darauf aufgebaut, ne? Also ich denke oft, das muss nicht unbedingt, sagen wir mal, was Schmutziges oder was Illegales sein, wenn jemand sehr reich ist und sehr weit oben ist. Aber ich glaube, ein wirklich, das ist ein großer Ausdruck, aber ich glaube, ein wirklich guter Mensch kommt gar nicht ganz hoch. Ja, nee, will auch nicht. Will auch nicht, ja, ja. Will auch nicht. Guck mal, ich bin jetzt in meiner Rente. Ich habe ja mein 1200 Euro im Monat und ich bin glücklicher als damals, als ich 30.000, 40.000 im Monat verdient habe. Omo, ne? Wann klickte es denn bei dir, dass du gesagt hast, nee, ich kann das mit meinem Gewissen nicht vereinbaren? Als ich gemerkt habe, was von die Methoden, wie halt diese Provisionen, also die Vertreter, die Versicherungsvertreter, die wollen nur die Provision haben, den Rest denen egal. Ne? Mhm. Und als ich das gemerkt habe, habe ich gesagt, ja, das gibt's ja gar nicht, das kann ich ja, ich kann mir nicht. Mhm. Und wie er das gestern gesagt hat mit, was hat er gesagt, er macht für Kinder irgendwas und so, ne? Mhm. Schlechtes Gewissen, glaub mir, schlechtes Gewissen. Mhm. Ich hatte 30.000 bis 40.000 Euro im Monat. Mhm. Und als ich in einen Elektromarkt reingegangen bin, habe gehört, wie eine Frau bettelt um eine Waschmaschine und der Typ sagt zu ihr, sie können die Raten nicht bezahlen, sie verdienen zu wenig und so. Ne? Mhm. Dachte ich, okay, ich habe dir der Frau direkt vor den Typen die 1.500 Euro für die Maschine hingelegt. Mhm. Ne? Da war die Frau aber platt, was? Die war glücklich, sie hatte angefangen zu weinen. Und ja, glaube ich. Und ich dachte, ja, tust du was Gutes, ne? Ja, weil ja. Das ist alles schlechtes Gewissen, glaubst du mir. Also du glaubst, diese ganzen Stiftungsarien der Superreichen ist nur zur Gewissensberuhigung? Alles, was... Aber andererseits sollen sie ihr Gewissen beruhigen, wenn sie damit was Gutes anstellen, ist es ja auch noch in Ordnung. Ja, gut, aber entschuldige bitte, gucken wir mal, nur ein Beispiel jetzt, ne? Unsere Gebühren, ja, die Fernsehgebühren, ne? Mhm. Die finanzieren zum Beispiel einen Günther Jauch und der Günther Jauch und keiner darf wissen, wie viel der Günther Jauch uns kostet, verstehst du zum Beispiel? Das ist, ich finde, das ist alles so was verlogen ist das, ganz ehrlich. Ja, das ist ein weites Thema, die Gebühren, und da bin ich ja auch nicht der richtige Mensch hier, sich dazu zu äußern. Das ist das gleiche. Immerhin leben wir leben ja auch von den Gebühren. Unsere Sendung könnte man auch nicht machen ohne die Gebühren, Omo. Ja, natürlich. Es ist, wenn sie sinnvoll, aber warum soll, ich kann mir vorstellen, dass es ein Günther ja auch mehr als alle andere bekommen, zum Beispiel, warum bekommt ein Moderator 100.000 Euro für eine Sendung? Sagen wir so, warum? Ich glaube, Günther Jauch bekommt so 3 bis 15 Euro mehr die Stunde als ich. Ja, aber warum? Warum? Ja, weil er ein ganz großer Star ist wahrscheinlich. Genau dasselbe frage ich mich, warum bekommt ein Versicherungsvertreter, der eine Frau so abzockt, 2.000 Euro für einen Vertrag? Ja. Ne? Also, ich nehme das ja ernst, was du sagst, finde es auch eine sehr gute Rückmeldung. Schade, dass du gestern nicht schon durchgekommen bist, dann hätten wir dich direkt an den ranhängen können. Aber du hast jetzt gesprochen und das finde ich sehr gut, Omo. Dafür danke ich dir sehr herzlich. Gut, ich bedanke mich, dass du da bist auch. Ja. Mach weiter so. Und alles Gute wünsche ich dir. Ja, okay, tschüss. Ciao. Und hier ist der Patrick. Patrick ist 20. Guten Morgen, Patrick. Ja, hi Domian. Hallo Patrick, um was geht's? Ja, bei mir geht's eigentlich darum, dass ich dir erzählen möchte von meiner Arbeit, um an der HTW Berlin zu studieren. Deine Arbeit, um was zu studieren? Ich möchte Game Design an der HTW Berlin studieren. An der was? An der HTT Berlin? Technische Hochschule. Was? Technische Hochschule? Ja, genau. Ja. Game Design möchte ich dort studieren. Game Design? Genau, Spieleentwicklung quasi. Kann man das da studieren? Ja, das kann man dort studieren. Ach. Und das ist die einzige Stelle, von der ich momentan weiß eigentlich, wo das staatlich finanziert ist. Also man muss nichts zahlen. Ja. Und, genau. Und sonst kostet das ziemlich so 30.000 bei den anderen Stellen. Ja. Das ganze Studium oder das, ja, das, ja, Jahr, genau, oder wie? Genau, das Studium. Das Studium. Und was machst du jetzt dafür, dass du da studieren kannst? Also ich muss jetzt ein Konzept machen, ein Spielkonzept. Das heißt, ich muss von vorn bis hinten da was planen im Grunde. Mhm. Und das schicke ich denen dann. Mhm. Und dann erfährt man dann irgendwann später, ob man genommen wurde oder nicht. Also quasi eine richtige Bewerbung für... Ja, genau. Die wollen gucken, ob du Talent hast und ob du da reinpasst. Genau, das Problem ist bloß, das ist halt einen Eignungstest. Die interessieren sich also quasi gar nicht so für das Zeugnis. Die sagen einem, man ist genommen quasi und dann wollen sie das Zeugnis sehen. Das heißt, da bewerben sich sehr, sehr viele Leute, mit egal welchem Abischnitt quasi, und ja, nur die Besten werden genommen. Das heißt, da steckt sehr, sehr viel Arbeit hinter und ich komme fast gar nicht mehr zum Schlafen. Aber ist das eine staatlich geförderte und finanzierte Uni? Ja. Ja, es ist eine ganz normale Universität und man muss Abitur haben. Die Voraussetzungen sind erstmal normal. Wie lange arbeitest du denn jetzt schon an deiner Bewerbung? Also ich arbeite jetzt seit einem Monat daran und 200 Stunden vielleicht. Und ich habe nebenbei noch Abitur. Also das heißt, ich bin mitten im Abi-Stress zusätzlich. Ach so. Und da mache ich das auch noch. Das heißt also, ich schlafe 2 bis 3 Mal in der Woche nicht deshalb. Oh, ich verstehe. Und wie lange brauchst du noch, um die Bewerbung fertig zu haben? Ja, vermutlich 100, aber das kriege ich in den Osterferien hin. Wie 100? 100 Stunden noch, oder was? Ja, ja, genau, 100 Stunden. Und wann musst du es abgeben? Ja, eigentlich im Juni, aber die Sache ist die, ich möchte mich auch noch bei einer anderen bewerben und da möchte ich das vorher abgeschickt haben. Das heißt, ich mache quasi so eine Art Dauerbelastung, da habe ich später erst ein bisschen frei. Ja, verstehe. Also super Respekt, wenn du das alles so auf die Reihe kriegst. Ja, danke. Ja. Ich meine, Abi zu machen ist schon hart genug und dann noch so ein Ding nebenher da aus dem Boden zu stampfen. Ich kenne mich damit nicht aus, aber ich kann mir schon vorstellen, dass das sehr viel Arbeit ist. Ja, das ist es. Aber ich kann auch dazu sagen, das ist auch ziemlich kräftezehrend. Ich kann auch was Lustiges sagen zu dir. Zu mir? Manchmal ist es so, dass ich 14 Folgen am Tag von dir gucke. Aha. Da hast du noch Zeit zu? Naja, ich höre und nebenbei arbeite ich. Am PC. Ah ja, das lenkt dich ja nicht ab. Nee, das tut's nicht. Ich muss ja zuhören, ist ja, da werde ich nicht gestört bei. Verstehe. wie lange studiert man Game Design? Wie lange? Also 7 Semester. 7 Semester, ja. Ja, und dann bei der Games Academy, auch in Berlin, da kann man zum Beispiel noch den Master dann bald machen oder jetzt schon. Und was ist dann so das Berufsziel, also Spielentwickler zu werden oder wie? Ja, quasi. Also man lernt dann so ziemlich alles. Also irgendwann spezialisiert man sich ein bisschen und dann ist man halt so gut geschult, sage ich mal, dass man sehr gefragt ist in der Branche, weil das studieren halt einfach nicht viele. Ja, ich habe das auch noch nie gehört. Ist das relativ neu? Also eigentlich schon. Ist es schon neu. Und wenn man das studiert hat, dann ist das schon ziemlich gefragt. Und die Gaming-Branche, das ist ein ziemlicher Boom momentan. Ja, und total. Ja, da kann man super einsteigen. Ich finde das eine super, super Sache, wenn man da Spaß dran hat und dann so eine profunde Ausbildung noch bekommt auf einer Universität, stehen dir ja alle Türen später offen und du kannst wahrscheinlich eine Mörderkohle verdienen. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Aber ich kann halt nur dazu sagen, ich will auf jeden Fall auf diese Schule kommen, weil ich halt mein Geld erspare. Das ist auch, und weil ich unbedingt richtig gut sein will, dass die mich auf jeden Fall nimmt, will ich meine Bewerbung halt richtig gut machen und stecke jetzt so viel Zeit rein, nehme ich mir ein bisschen sehr viel vor, weil ich möchte die Bewerbung fertig haben, lange bevor ich sie eigentlich abgeben muss, damit ich mich auch noch an anderen Stellen bewerben kann, aber gleichzeitig muss sie ja so gut sein, dass die mich auch nimmt, weil ich konkurriere gegen über 370 und es gibt so 40 Plätze und 20 davon sind in der Regel für Frauen. Ja. Und wir wollen nicht vergessen, du musst ja nebenher auch nochmal so locker noch ein Abitur hinhauen. Ne? Ja, genau. Ja, das ist schwierig. Das ist ja wirklich irre. Gibt es da auch noch, wenn du das eingereicht hast, auch noch eine mündliche Prüfung? Es gibt 80 Bewerbungsgespräche. Also die besten 80 werden eingeladen und das ist schon ziemlich hart. Ach so. Also ich habe da Sachen gehört, das ist auf jeden Fall keine schöne Bewerbung. Also kein schönes Gespräch. Das kann ich mir vorstellen. Wie überhaupt ist denn dieser Wunsch entstanden, dass du in diese Spezialrichtung willst? Im Grunde ist sie entstanden, also ich wollte es eigentlich schon immer werden. Ich habe schon lange gespielt und ich wollte immer das machen und dann wurde ich auch noch bekräftigt dadurch, dass andere Leute versucht haben, mich zu entmutigen. So nach dem Motto, jetzt erst recht. Weil andauernd habe ich gehört in meinem Leben, Gaming, da kommst du doch irgendwann von weg. Du wirst irgendwann erwachsen und dann wirst du dich anderen Dingen zuwenden. Ja. Und das hat mich quasi darin bestärkt, das noch weiterzumachen. Sehr gut, finde ich gut. Was sagen deine Eltern? Die unterstützen das total. Ja, super. Mir leuchtet das völlig ein. Du hast total Bock drauf. Das ist Zukunft. Und man hat tolle Arbeitschancen später, wenn man eine gute Ausbildung dann hat. Find das super. Mensch, Patrick, dann hau rein. Ja, danke. Ich drück die Daumen, dass du das schaffst. Und du bist sehr ehrgeizig. Ich glaube, du wirst das gut schaffen und einen guten Start hinlegen. Ja, und ich wünsche dir auch noch ein paar gute Tage. Dankeschön, Patrick. Alles Liebe. Tschö. Ja, tschüss. So, ihr Lieben, das war's für heute in der Technik. Volker Thake. Und morgen sind wir, ich glaube, dann auch wieder vereint mit dem WDR Fernsehen. Hier um 1 Uhr, Radio 1 Live und WDR Fernsehen. Auch wieder mit einer freien Themennacht. Ihr könnt ab 0 Uhr anrufen oder mailen domian@wdr.de. Jetzt wünsche ich euch eine gute Nacht. Bis morgen. Tschüss.